Ich glaube, wir sind hier stehen geblieben, ne? Da liegt schon nichts. Ja, gut, ja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Bis Bab al-Dahik angekommen, glaube ich, gell? Das Kapitel in unserem Buch. Wirklich? Das Lachen. Über das Lachen. Al-Dahik ist Lachen. Und Ibtisam ist Lächeln. Unser Buch von Imam al-Bukhari, Adab al-Mufrad. Stimmt's, Barakallahu fiik? Ja. Alhamdulillah. Der erste Hadith, also in diesem Kapitel, ist von Abi Huraira, radiallahu anhu, wo er sagt, قال النبي صلى الله عليه وسلم أقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أقل الضحك والسلام أقل الضحك bedeutet geringere dein Lachen von قليل wenig, dass du so wenig wie möglich lachst. Sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبِ, weil das übertriebene Lachen tötet das Herz. Das übertriebene Lachen tötet das Herz. Was bedeutet es, tötet das Herz? Einer, der zu viel lacht und sein Herz stirbt, so einer spürt nichts. Ja? Egal was passiert, er guckt auf die Sachen, er spürt gar nichts. Er sieht zum Beispiel im Fernsehen, keine Ahnung, Sachen, Muslime werden getötet, ihre Häuser werden zerstört und so weiter und so weiter. Er schaut sich das an und nichts, das war's. Alles. Ja? Ein totes Herz, das nichts spürt, in diesem Herz gibt es keinen Khair. La hawla wa la quwwata illa billah. Wenn wir uns die Kuffar anschauen, die übertrieben lachen, oder besser gesagt, die suchen nach diesem Lachen, die suchen nach diesem übertriebenen Lachen. Ja? Wie lachen die? Erstens, sie lachen auf eine Art und Weise, die Allah subhanahu wa ta'ala hasst. Sie lachen wie Esel, wenn sie herumbrüllen. Wallah, so lachen die Kuffar. Und wenn man sie anschaut auf der Straße zum Beispiel, wie sie lachen, wie lachen sie? Habt ihr jemals einen Kafir auf der Straße gehört, wie er ist 100 Meter, 200 Meter von ihr entfernt, du hörst ihn hier lachen. Wie ein Geisteskranker. Wieso? Ja? Er lacht nicht so, weil ihm etwas lustig ist. Er lacht nicht so, weil ihm etwas lustig ist. Sondern meistens Leute, die so laut lachen, auf so eine Art und Weise, sie wollen irgendeine Leere in ihnen selbst fühlen dadurch. Ja? Sehr oft zum Beispiel, wenn ein Mu'min oder eine Mu'min auf der Straße vorbeigeht, die Kuffar lachen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sie so, und diese Eigenschaft wird bei den Kuffar bis zu Yawm al-Qiyamah bleiben. Auch in einem demokratischen Land. وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. Und wenn sie den Gläubigen vorbei, oder wenn die Gläubigen an ihnen vorbeigehen, يَتَغَامَزُونَ. Die zwinkern sich gegenseitig zu. Und dann hörst du plötzlich irgendwo, ha, ha, ha. Wenn du hinguckst, keiner schaut dich an. Ja? So diese Shaitan-Art und Weise. Verstehst du mich, Barakallahu fiik? Wie wir wissen und haben in den früheren Vorträgen erwähnt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat niemals gelacht, so dass man seine Zähne gesehen hat. Innama kana yabtasimu alaihi salatu wasalam, wie Aisha radiallahu anha sagt. Er hat gelächelt. Oder wenn er gelacht hat, wenn das wirklich lustig war, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam niemals so eine Stimme von sich abgegeben, aus seinem Hals so eine Kahkaha. Hat der Prophet niemals so gelacht. Alayhi salatu wassalam, barakallahu fiik. Und wie ihr wisst, der Prophet wusste, wie man Spaß macht. Und Spaß machen gibt es im Islam. Darüber haben wir oft geredet, barakallahu fiik. Zum Beispiel, und es gibt auch bestimmte Regeln, wenn es in diesem Spaß Beleidigungen gibt. Also Spaß, Al-Mizah, viele islamische Gelehrte sagen, Mizah ist beleidigen, aber dabei lachen alle beide. Ja? Dieses Misah, was bei den meisten Menschen ist, ist beleidigen. Ja? Wir beleidigen uns gegenseitig, aber wir lachen. Hau uns nicht in die Fresse ein. Ja? Hau uns nicht gegenseitig. Diese Art von Ehe, von Spaß machen, ist haram im Islam. Ja? Oder dass man beim Spaß machen, beim Misah, dass man lügt. Oder dass man Dhulm macht. Oder dass man jemanden für etwas beschuldigt. Oder dass man auf jemanden Tuhma wirft. Und so weiter und so weiter. Alle diese Arten, mit der die Menschen heute Spaß haben. Zum Beispiel, das ist... Was ist... Wie soll ich sagen? Ist es für die Kuffar lustig, wenn wir über irgendwelche Sache eine normale Sache, eine normale Unterhaltung führen und dabei also Spaß haben? Es ist Spaß, wir machen Spaß und es ist lustig, Alhamdulillah. So etwas bei den Kuffar gibt es nicht. Ja? Es muss sich jemand verletzen, einer muss runterfallen, er muss, keine Ahnung, es muss ihm irgendwas Peinliches passieren. Ja? Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Nur dann ist es für die Kuffar lustig. Oder wir lachen jemanden aus und lachen uns alle tot über seine irgendeine peinliche Situation, in der er jetzt gerade ist. Oder wir reißen Witze auf sein Konto, egal ob er da ist oder nicht. Und wir beleidigen ihn und lachen ihn. All das, diese Art von was Misah, was Spaß machen bei Kuffar ist, bei uns ist diese Art von Spaß haram. Verstehen Sie mich, Barakallahu fikum? Das Auslachen, wie ihr wisst, Barakallahu fikum, ist im Islam haram. Sogar der Prophet sagt, keiner soll lachen, wenn er seinem Bruder, wenn seinem Bruder einen Wind lässt, er lässt einen fahren. Wenn du das hörst, keiner soll dabei lachen. Der Prophet verbietet, dass du lachst. Warum lachst du? Weil der Prophet sagt in einer anderen Überlieferung, weil das Gleiche passiert dir auch. Bist du einer, dem so etwas nie passiert? Ja? Er macht es und du lachst dich tot. Das ist eine verbotene Sache. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? La hawla wa la quwwata illa billah. Es gibt, wie ihr wisst, die Überlieferung, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Kampf Muhud, als ein Muschrik, auf eine Frau geschossen hat, alaihi salatu wasallam, auf eine Frau, eine Gefährte des Propheten, alaihi salatu wasallam, ja, radiallahu anha, hat auf sie geschossen, hat sie getroffen, in den Rücken. Und hat ganz laut gelacht, so wie die Kuffar halt lachen. Na? Vielleicht ist ihm nichts Lustiges, sein Herz ist tot. Er kann an einem Joint nicht lachen. Ja? Oder wenn er sich eine Linie reinzieht, kann nicht lachen, sein Herz ist kaputt. Ja? Er kann nicht, es gibt nicht zu lachen. Er hat auch wirklich nicht zu lachen, weil Jahannam wartet auf ihn garantiert. Wallahi ladim. Ja? Jahannam wartet auf ihn garantiert. 100%ig la haula wala quwwata illa billah. Dieser Kafir hat auf die Muslime also geworfen mit dem Pfeil und hat sie getroffen und hat begonnen zu lachen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auf ihn geschossen. Abi Talha befohlen, dass einen Sahabi, Abu Talha, soviel ich mich erinnern kann, hat befohlen, er hat ihn getroffen und hat ihn getötet. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat auch dann gelacht, als dieser Kafir tot umgefallen ist. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und wir lachen auch, Wallah. Wenn ich höre, ein US-Hubschrauber oder Flugzeug ist abgestürzt, Wallahi, das ist wirklich etwas, wo man lachen kann. Das ist Allahu Akbar. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Es ist wirklich etwas Lustiges für uns. Alhamdulillah, wir haben Spaß dabei, wenn die Kuffar, die Tonnen von Bomben auf Afghanistan geworfen haben. Tonnen. Tausende unschuldige Menschen getötet haben. Ja? Wenn solchen Leuten etwas Böses zustoßt, dann erwartet Wallahi, dann Alhamdulillah ist es eine lustige Sache. Alhamdulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Und Yawm al-Qiyamah werden die Mu'minin über die Kuffar lachen. Wallahi. Yawm al-Qiyamah, am jüngsten Gericht, werden die Gläubigen über die Kuffar lachen, die diese Religion bekämpft haben, diese hochmütigen Wayasa Mila, Hasbunallahu wa ni'mal Wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, aus diesem Hadith ist offen und klar ein Befehl vom Prophet sallallahu alaihi wasallam. Aqilla al-dahik. Tut das Lachen auf die niedrigste Stufe senken. Verstehst du, wie bei der Karawikum? Weil dieses Lachen tötet das Herz. Dieses Lachen tötet das Herz. Was bedeutet das, wenn das Herz tot ist? Er spürt nichts. Ja? Bring einen, der, er war sein ganzes Leben ein Clown, hat gelacht, hat, bring ihn zu einem Vortrag. Wallahi, er würde sich totlachen, wenn er könnte. Er ist eingehascht, eingerockt mit diesen ganzen. Ich kenne solche Leute. Wallahi, ich kenne solche Leute. Ja? Zum Beispiel eine Tante von mir. Ja? Die lacht wegen jedem Mist. Wallahi. Sie ist so, jeder kennt sie, eine, die ständig. Alles ist. Alles, auf alles guckt sie durch die rosa Brille. Alles ist lustig. Subhanallah. Mit der kannst du nicht ernst reden. Egal, was du sagst. Egal ob es sich um eine Aya aus dem Koran handelt. Oder einen Hadith. Das ist lustig. Alles ist das. Aber warum? Wenn einmal das Herz tot ist, dann gibt es keine Mawa'id mehr. Es gibt keine Nasiha mehr. Dann gibt es nicht, wenn du ihn sagst, Jannah wa Jahannam. Ja? Und diese ganzen Ereignisse, die passieren werden, hundertprozentig, der Prophet Sallam hat gesagt, dass sie passieren werden und sie werden passieren. All das, was? Das Herz spürt nichts. Es ist wie Stein. Subhanallah. Und menschliche Herzen sind, wallahi, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt, sind härter als Steine, subhanallah. Ja? Es gibt Felsen, ein Berg zerbröselt aus Angst vor Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt Felsen, Steine, er reißt, ja? Und aus ihm springt Wasser raus. Subhanallah. Allahu Akbar. Es gibt aber Menschen, die haben Herzen, ist härter als Stein. Spürt nichts, soll er mal Koran lesen, gar nichts. Ja, warum? Wegen vieler Sünden. Und unter anderem kann man auch, einer der Gründe, wieso dieses Herz so ist, dieses übertriebene Lachen. Übertriebene Lachen. Und es gibt aber Leute, Kafir, ja, er nimmt Islam an. Oder besser gesagt, er macht Tauba für seinen Kufr, ja, und nimmt Islam an. Und Allah subhanahu wa ta'ala verspricht ihm, alle seine guten Taten, alle seine bösen Taten, seine Taten des Kufrs, sie in gute Taten zu verwandeln. Ja? Also er ist sauber, er ist also sündenfrei, wie an dem Tag, als ihm seine Mutter geboren hat, subhanallah, als er Islam angenommen hat. Wenn du so einem, wenn er natürlich ehrlich ist, wenn du so einem Ayat zitierst und liest, aber Habibi, er beginnt, Tränen fließen aus seinen Augen, obwohl er überhaupt Arabisch nicht versteht. Ja? Aber es gibt viele Leute, die glauben, sie wissen was von Islam. Sie glauben, sie kennen sich aus mit Islam. Ja? Du kannst ihn lesen, 30 Mal Khatma, er versteht gar nichts. Warum? Wegen diesem Hochmut, dieser Hochmut in seinem Herz. Und diese Arroganz und diese, er glaubt, er ist was. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Und dann all das kommt wegen diesem harten Herz. All das kommt wegen diesem harten Herz. Ein Mensch spürt gar nicht mehr seine Sünden. Ja? Gar nichts. Wie subhanallah, die Sahaba, radhiyallahu anhum, sagen, wallahi, die Leute, die vor euch waren, sie sprechen die Tabi'in an, die Leute, die vor euch waren, Sachen, die ihr macht, die für euch Kleinigkeiten sind, nicht der Rede wert. Für die Sahaba waren es wie riesige Felsen, die über ihnen stehen, und sie könnten jeden Moment sich auf uns stürzen. Für euch sind es Kleinigkeiten und für die Sahaba waren es riesige Berge, die jeden Moment auf uns stürzen werden, uns. Subhanallah. Das Schlimmste ist, wisst ihr, was das Schlimmste für dich ist? Und das sind, wallahi, böse Anzeichen. Dass es für dich ein böses Ende geben wird, wenn du rechtzeitig nicht aufhörst, na? Dass du so wie diese Leute handelst, wie der Prophet sich beschrieben hat. Ha? Eine Sünde ist bei ihm wie eine Fliege, die vor seiner Nase fliegt. Er macht so, Jef Aluha Kada. Eine Fliege kommt, so sind die Sünden für ihn. Ach, nicht der Rede wert. Ja? Und sein Herz wird immer fester und fester. Allah, eine Tauba ist höchstwahrscheinlich in seinem Zustand, wie zu einem harten Herz. Oder wenn Allah subhanahu wa ta'ala sein Herz versiegelt hat, dann gibt es für ihn keine Tauba. Er denkt gar nicht an Tauba. Er rennt dieser Dunya nach, so wie die meisten Menschen auf dieser Welt. Die meisten Menschen rennen dieser Dunya nach. Allah hat sie nicht wegen der Dunya erschaffen. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Menschen nicht an diese Dunya angepasst. Verstehst du nicht, Barakallahu fikum? So viel zu Evolution. Der Mensch hat sich angepasst an die Welt. Nein, der Mensch kann sich niemals an diese Welt anpassen, weil sein Platz ist nicht für diese Welt. Also er ist nicht für diese Welt. Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn fürs Paradies geschaffen. Er wollte aber nicht Paradies, er wollte was anderes. Er wollte nicht gehorchen, ja? Er wollte nicht dankbar sein. Und die meisten Menschen sind so. Ja? Die meisten Menschen werden den Shaitan befolgen und die meisten Menschen werden auch in Jahannam landen. Von 1999 werden in Jahannam landen und nur einer kommt ins Paradies, der Prophet alaihi salatu wasalam. Warnt die Menschheit mit diesem Hadith. Er warnt uns. Und wer garantiert uns, dass wir nicht eines Tages in Probleme kommen? Ich rede von Yom al-Qiyamah, la hawla wa la quwwata illa billah. Was es Probleme in dieser Dunya angeht. Die Menschen in Probleme. Musiba, eine Katastrophe ist es nur dann, wenn es in Religion passiert. Ja? Musiba ist, wenn du eine Sünde begehst. Das ist Musiba. Alles andere ist keine Musiba. Weil willst du den Weg der Propheten alaihi salatu wasalam gehen, dann wirst du dich darauf einstellen müssen. Ja? Wer war besser, du oder Hamza radiallahu anhu? Hamza wird erstochen mit einem Speer. Oder ja? Auf ihn wird ein Speer geworfen und er wird getroffen in seinen Unterleib, Unterbauch. Ja? Wird er getroffen und stirbt am Kampffeld. Ja? La hawla wa la quwwata illa billah. Viele andere, dass ich jetzt nicht ein. Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, stirbt im Gefängnis. Im Gefängnis stirbt er. Warum? Weil er etwas Böses gemacht hat? Nein! Sondern weil er etwas Erlaubtes gemacht hat. Ja? Etwas Erlaubtes. Oder besser gesagt, er hat etwas Erlaubtes nicht gemacht. Aus Angst, dass ihn die Sache nicht in Haram bringt. Ja? Das bedeutet Wara. Wisst ihr, was Wara ist? Vorsicht. Ja? Al-Wara ist Vorsicht, dass man vorsichtig ist. Ja? Abu Hanifa lässt eine Sache, die in Wirklichkeit, sie ist halal erlaubt. Aber er lässt sie aus Angst, dass ihn diese Sache nicht in Haram bringt. Was ist mit uns? Allahu Akbar. Wallahi, wir sind wie der Prophet einen Schafhirten beschreibt, der mit seiner Schafherde ständig an der Kante zwischen seinem Grundstück und dem Grundstück eines anderen ist. Ständig ist er da. Ja? Und wer diese Linie ständig geht, es besteht die Gefahr, dass deine Schafe in das Grundstück eines anderen reinkommen und seine Wiese, sein Gras fressen oder was weiß ich, irgendwas im Schaden sozusagen. Deswegen geht den geraden Weg. Aber wir gehen ständig so und so. Und ständig besteht die Gefahr, dass wir nicht umkippen oder abstürzen. Anstatt dass wir den geraden, den sicheren Weg gehen. Da gibt es nichts zu philosophieren. Gibt es da irgendwas Schweres? Mach das, was der Prophet dir befiehlt und fertig. Aber die Leute kommen ständig mit solchen blöden Fragen. Wallahi, manchmal, ehrlich gesagt, manchmal sage ich, Subhanallah, ich werde meine E-Mail löschen. Die Leute kommen mit solchen Fragen. Das ist sowas von Beweis, dass die Leute Jahle sind, dass die Leute diese Dunya über alles lieben. Die Leute manchmal, durch Fragen, die mir kommen, manchmal bekomme ich das Gefühl, die Leute glauben nicht an Yawm al-Qiyamah und sie glauben nicht, dass sie vor Allah stehen werden. Was sind das für Fragen? Subhanallah. Die Leute, ihre Herzen sind voll mit Dunya, Dunya, Dunya. Aber dass wir nicht über andere reden, ehrlich gesagt, wir schweben auch in dieser Gefahr. Heute habe ich den Brüdern die Geschichte von diesem Safir Rahman al-Mubarak Furi erzählt. Al-Mubarak Furi hat das Buch Rahiq al-Mahtum geschrieben. Wer kennt das Buch Rahiq al-Mahtum? Der versiegelte Nektar oder der versiegelte Trank des Paradieses. Ein berühmtes Buch in Sira. Gibt es das auf Deutsch, Rahiq al-Mahtum? Ja? Aywa. Dieser gleiche Al-Mubarak Furi hat den Kommentar von Sunan Tirmizi, Jamias Tirmizi hat er gemacht. Tuhwatul Ahwazi. Er war auf seiner Reise nach Hajj. Und dann, als er in Mekka in Medina gekommen ist, hat ist er schlafen gegangen in Darul Hadith. Er ist vor circa 80 Jahren gestorben, rahimahullah ta'ala. Oder das war nicht vor langer Zeit. Er hat vor kurzer Zeit gelebt. Ja? So viel ich mich erinnern kann. Al-Muhim, er ist aus Indien, der Muhaddis aus Indien. Und die Inder und Bengalen und diese Muslime, diese sind die besten Huffaz. Ja? Die besten Huffaz, die besten, die am besten Hadith auswendig lernen können. Al-Muhim, als er gekommen ist, er hat Darul Hadith gesucht, also ein Studentenheim, wo die Leute des Hadiths wohnen. Er ist dort hingegangen, er ist ein Muhaddis. Er gibt sich mit Leuten ab, dass wir über Hadith reden. Ja? Über Sachen, die haben dich mit dafür geeignet. Was? Ja? Wenn ein Dagestaner nach Österreich kommt, was glaubt ihr, was er als erstes macht? Der sucht sich einen Ringerclub. Oder nicht? Allahu Akbar. Ein Junkie sucht sich jemanden, der ihm was besorgt. Und so weiter. Jeder sucht sich seinesgleichen. Ein Mu'min sucht eine Moschee. Moschee von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Ja? Geht nicht zu Ahl Bid'ah. Ich will mit Ahl Bid'ah nicht. Ich bete zu Hause. Ich bete auf der Straße. Ich bete im Park. Aber ich bete nicht mit Ahl Bid'ah. Salatul Jumma ist Pflicht. Wenn ich die Möglichkeit habe, bei Ahl Sunnah zu beten. Aber bei Ahl Bid'ah gehe ich nicht Salatul Jumma beten. Ich gehe nicht zu Ahl Bid'ah Salatul Jumma beten. Ich bete überhaupt nicht Jumma. Wenn ich keine Moschee habe, wo Koran und Sunnah praktiziert wird. Halas. Aber dass man überhaupt nicht Jumma betet, das ist die falsche Meinung. Ja? Und dass es Schart ist, dass man einen Imam hat. Ja? Diesen Schart gibt es nicht. Diesen Schart nicht. Diese Meinung ist falsch. Und wir werden extra einen Vortrag darüber machen, mit Allahs Tabaraka Erlaubnis. Ja? Und wir werden die Meinungen aller vier Mezheb erwähnen. Al-Muhim, dass wir nicht vom Thema abweichen. Wo bin ich stehen geblieben? Al-Mubarak Furi. Al-Mubarak Furi, rahimahullah ta'ala. Als er gekommen ist, ist er gegangen in Darul Hadith. Was hat er gemacht? Er hat sich auf den Boden gelegt. Auf diese Keramik-Dings. Alle Hotels und Häuser haben Keramik in Saudi-Arabien. Ja? Alle, sogar die einfachen Häuser haben solche Keramikplatten auf dem Boden. Er hat sich dort hingelegt, hatte mit sich nur eine Decke. Diese Decke war seine Decke, dass er sie unter sich legt, dass er sich damit zudeckt, dass er damit sein Essen, so eine Unterlage, diese Decke, heraus, nichts anderes. Die Studenten, die kommen, wollten unbedingt sehen, einer der größten Ulema seiner Zeit. Was war mit ihm? Die sind sofort gegangen und haben gesagt, was ist los mit euch? Das ist Sheikh Al-Mubarak Furi, gab es für ihn kein Bett oder so? Die haben gesagt, geh und fragt ihn selber, also, ja, tut es nicht uns attackieren, wir tragen keine Schuld. Die sind zu ihm gegangen, haben gesagt, ja Sheikh, es gibt alles, es gibt Bett, es gibt Zimmer, hast du deine Ruhe und so, dass dich die Studenten nicht nerven und so. Wieso schläfst du auf dem Boden und so, hat gesagt, nein, ich und meine Studenten, oder dort, wo ich Hadith gelernt habe, wir haben uns daran gewöhnt, dass wir so auf dem Boden schlafen, ja, mit so einer Decke. Und ich habe Angst, wenn ich hier jetzt im Bett beginne zu schlafen, es mir gemütlich machen und so, dann werde ich dort, wenn ich zurückkehre, ich werde dort nicht mehr leben können mit diesen Menschen. Ich bleibe mir so, wie ich mir das... Was? Und dann Wallahi, gestern, ich überlege mir und sage, Allahu Akbar, gibt es irgendwas, was uns von dieser Dunya fehlt? Wir haben alles von dieser Dunya. Wir haben Essen, wir haben zu trinken, wir haben alles im wahrsten Sinne des Wortes, was es dunyamäßig angeht. In welchem Sinne? Wir haben alles. Gibt es irgendwas, was dir fehlt? Nein, Wallah, wir haben wirklich alles im wahrsten Sinne des Wortes. Nur es mangelt uns an Iman. Das ist das Problem. Ja? Diese Dunya hat uns wirklich in der Hand. Wallahi ladim. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. Einer der die. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hasbun Allah wa ni'mal wakeel. حسبنا الله ونعم الوكيل. وين بعد ان شاء الله تعالى. لا حول ولا قوة الا بالله. ان انا مثلا حديث زاكت البروفيت صلى الله عليه وسلم، also der Prophet صلى الله عليه وسلم hat eine Gruppe von seinen Sahaben gesehen. Sie haben gelacht und haben miteinander geredet. Sie haben gelacht und haben sich unterhalten. Ja? Wie wir das so manchmal machen. Aber ist ein ein schlechter Vergleich zwischen uns und zwischen den Sahaben, die alles geopfert haben für die Religion Allahs, der Baraka Ta'ala. Aber wir können uns nicht einmal ein paar Stunden opfern, um zum Vortrag zu kommen. Ja? Manche, die kommen zu Vorträgen, er kann nicht gut Deutsch, aber er kommt, um mit seinen Brüdern zu sein. Diese Atmosphäre, er kommt einfach, um Brüder zu sehen. Subhanallah. Ja, also immer wieder sehen Sie Leute, die kommen aus anderen Ländern hier zu uns. Er kommt nicht, weil er irgendeinen Vortrag hören möchte. Er hat Vorträge genug, wir haben genug Vorträge, geh im Internet. Alle Themen, alle Disziplinen im Islam hast du. Kannst du dir 100 Vorträge runterladen auf Deutsch, auf Englisch, auf Türkisch, auf Pakistanisch, alles Mögliche. Tafsir, Tajweed, Usul, Hadith, Aqida, Fiqh, alles kannst du dir runterladen und hören. Was ist das Problem? Ja? Wir haben Vorträge, haben wir mehr als genug. Das, was uns fehlt, ist was? Ist die Tat und Bereitschaft, dich für diese Religion, subhanahu wa ta'ala, einzusetzen, dass du dich einsetzt. Dass du dich einsetzt für diese Religion. Allahumustan, manche Brüder, also die, die nicht wissen, die kommen um zu lernen, alhamdulillah. Es gibt aber andere Brüder, alhamdulillah, die haben wirklich, sind sozusagen Mutaqaddimun, wie sagt man das, Mutaqaddim? Fortgeschrittene, aywa, im Islam und, ha? Aber er kommt, um mit seinen Brüdern zu sein. Oder eventuell auch Sachen sich wieder aufzufrischen, aywa, zu wiederholen und so weiter und so weiter. Aber da haule wir da kurte illa wieder. Aywa, auf jeden Fall, der Professor Name ging neben einer Gruppe seiner Sahaba, die haben gelacht miteinander und haben sich unterhalten. Der Professor Name sagte, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي لَوْ تَعْلَمُونَ مَا عَالَمْ لَا ضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Ja? Der Professor Name hat sie angesprochen und sagte, wenn ihr wüsstet das, was ich weiß, ja? Wenn ihr wüsstet, bei dem, er schwört bei Allah subhanahu wa ta'ala, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen, ihr würdet aber viel weinen. Weil der Prophet a.s. hat Sachen gesehen, die andere nicht gesehen haben. Der Prophet hat Jannah und Jahannam gesehen. Der Prophet hat die Bestrafung in Kabur gesehen. Ja? Und so weiter und so weiter. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten a.s. die Sachen gezeigt. Weil der Prophet war dieser Prüfung gewachsen. A.s. andere Menschen nicht. Der Prophet als ein Kind, als er noch bei Halima bin Sa'diyah war, also Halima Sa'diyah, seine Milchmutter, die ihn aufgenommen hat bei sich in der Wüste, wegen der frischen Luft, wegen der arabischen Sprache, barakallahu fikum, dass er jung und dass er, was heißt er jung, dass er ist er jung, dass er stark wird und kräftig wird in der Wüste. Was ist mit ihm geschehen, alayhi salatu wassalam? Zwei Melek, während er mit den Kindern gespielt hat, kamen zu ihm, haben ihm das Herz rausgerissen, rausgenommen, haben es aufgeschnitten, haben das Schwarze aus seinem Herz rausgeholt. Der Prophet, alayhi salatu wassalam, und sein Herz war bereit für diese ganzen Sachen, dass er Jannah sieht und Jahannam, dass er sieht die Bestrafung im Feuer, wie nackte und Männer und Frauen, nackte Männer und Frauen in einem Ofen brennen. Wenn das Feuer von unten steigt, sie versuchen zu entkommen durch die Öffnung. Aber die Öffnung ist was? Ganz schmal, wie der Professor immer sagt. Ja? Wer sind diese Leute? Leute, die Sinna gemacht haben. Das erwartet sie wo? Nicht in Jahannam, sondern in ihrem Grab. Bevor das jüngste Gericht kommt. Ja? A'udhu billah. Dann sieht er einen anderen Mann in einem Fluss aus Blut. Ja? Er steht in der Mitte des Flusses. Und ein anderer Mann steht auf der Schatia, wie nennt man das? Am Ufer. Jedes Mal. Echt? Strand. Ufer. Strand ist ein bisschen lässiger. Ja. Klingt irgendwie cooler. Strand. Ich war am Strand. Ja. Ja, Ufer, Al-Muhim. Jedes Mal, wenn er versucht, aus diesem Fluss rauszukommen, der bewirft ihn mit einem Stein und trifft ihn in seinen Mund und bringt ihn wieder zurück in die Mitte des Flusses. Wer war das? Der Professor Name beschreibt, die Riba genommen haben oder mit Riba gehandelt haben oder Riba gegessen haben. und so weiter und so weiter. Jeder von uns, der so etwas sehen würde, er würde nicht. Er würde nicht normal bleiben. Du tötest einen Menschen und drehst durch. Weil einen Menschen kann man nicht töten. Jeder, der einen Menschen tötet, garantiert, er wird durchdrehen. Aber er wird seinen Verstand verlieren. Er wird durchdrehen. Wenn du jemanden tötest, Wulmen, sage ich, wirst du durchdrehen. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم. Kämpft gegen sie. Allah wird sie mit euren Händen bestrafen. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. Bekämpft sie, kämpft gegen die Kuffar. Allah wird sie mit euren Händen bestrafen. ويخزهم. Und sie wird er erniedrigen. وينصركم عليهم. Und euch wird er gegen sie helfen. وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Herzen der Gläubigen wird Allah heilen. Was verstehen wir aus dieser Aya? Was können wir aus dieser Aya verstehen? وَيَشْفِي سُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ. Und die Herzen, die Brust der Gläubigen wird er heilen. Das bedeutet, wenn du jemanden tötest, wird etwas an deiner Seele leben bleiben. Du wirst ihn, im Traum sehen. Allah verspricht jemanden, der fi sabilillah kämpft und fi sabilillah jemanden tötet. وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمِ مُؤْمِنِينَ. Und die Brust der Gläubigen wird er heilen. Heilen, du wirst nicht spüren. Wallahi, du wirst ihn vergessen, als ob du ihn nie gesehen hättest. Wenn einen Feind Allahs, der Baraka wa ta'ala, einen Unheilstifter, einen Beschmutzer dieser Erde, dieser Welt und der Religion und der Menschheit, ein Killer, ein Mörder. Aywa! Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt im Koran die Umma. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ. Sie kämpfen auf Allahs Weg und sie werden töten und sie werden getötet werden. وَعَدَنْ عَلَيْهِ حَقْ. Eine. Wo? Fi Taurati wal Injili wal Furqan. In Taurat hat er das erwähnt. Allah beschreibt im Taurat die Umma des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Taurat werden die Muslime wie beschrieben? In einer Überlieferung, sie stürzen sich in den Tod, wie sich eine wie sagt man das? Falkenbach. Ein Bach, ein Fluss, ein Bach in den Bergen, den Berg runterstürzt. Wie fließt ein Bach in den Bergen? Wasserfall. So wie ein Wasserfall, die Steine runter, solche schnellen, wie sagt man das? Bäche, Flüsse. Habt ihr gesehen, keine Ahnung, diese ganzen Canyons. Wie schnell das Wasser den Berg runter sich fließt, sich runterstürzt. So werden die Muslime beschrieben, so stürzen sie sich in den Tod. Fi sabilillah. Alhamdulillah. Wo ist das Problem? Allahu Akbar. In tekunu ta'lamun. Was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? In tekunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun. Wenn ihr Schmerzen spürt, wenn ihr verwundet seid, dann sind die auch verwundet und die spüren auch Schmerzen, so wie ihr Schmerzen habt. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Ihr hofft oder ihr erwartet von Allah, was die nicht erwarten. Sein Kampf ist wegen einer Zahl auf seinem Konto. Deswegen kämpft er. Er kämpft für die Zahl auf seinem Konto. Er tötet Menschen und verdient dadurch Geld. Ist das normal? Handy ausschalten, Bruder. Er tötet Menschen und verdient damit Geld. Die amerikanischen US Marines und diese ganzen geisteskranken Schweine, sie töten Menschen und verdienen damit Geld. Das gibt's nicht. La hawla wa la quwwata illa billah. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat für diese Sorte von Menschen eine spezielle Einheit. Tabaraka wa ta'ala. Licht, das nie auslöschen wird. Niemand wird dieses Licht auslöschen können. Bis Yom al-Qiyamah. Die haben diesen Feinden Allahs der Barak wa Ta'ala, die ihnen eine Lehre erteilen, in allen Zeiten, bis zum jüngsten Gericht. Hasbun Allah wa ni'mal Wakeel. Und Wallahi, in 2 Jahren, inshallah Ta'ala, werden die Kuffar aus Afghanistan abziehen. Und die Taliban werden wieder das Land einnehmen und werden wieder, ja, nicht nur, dass sie werden nur stärker werden, subhanallah. Warum? Weil sie werden an ihren Fehlern lernen, die sie gemacht haben. Ja? Sie werden wissen, dass man diese ganzen Afghanen, die vorher dort waren, wie zum Beispiel Dustum oder Karzai oder Rabbani oder diese ganzen früheren Kriegsfürsten, die können alle unter die Erde, denen darf man nicht vertrauen. Dieser Dustum, subhanallah, er war die ganze Zeit, die Türkei hat er sich versteckt. Ja? Aber was denkst du, wer hat den Lujul Siyasi gegeben? Also, ja? Wie nennt man Lujul Siyasi? Asyl, ey. Wer hat den Asyl gegeben in Türkei? Dustum. Der Führer von diesem Tehaluf Shimali, also dieser Nordallianz. Wer hat ihm wohl in Türkei Asyl gewährt? Ihm und seiner Familie. Ich? Seyyid Kutub vielleicht? Dieser böse Tekfiri? Nein, Allah, das waren diese Islamisten. Ja, diese, die wollen voll sich für diese Umma einsetzen, Hasmun Allah. Wir nehmen wir Kinder. Und dann werden sie wieder die Macht einnehmen dort und wieder von Neuem machen. Die Kuffar werden abziehen. Und was haben sie erreicht? Ja? Die Kuffar, die bekommen 1, höchstens 2 Kinder. Aber die Muslime bekommen 10 Kinder. Ja? Das ist so. Ist das nicht so? Es ist so. Wallahi, ein Bruder aus Gaza, wir haben ihn in Mekka getroffen. Ja? Er sagt ihm, Ajab, es ist wirklich eine interessante Sache. Gaza ist so klein. Jede Familie hat 10, 15 Kinder. So viele, Alhamdulillah. Aber die Juden, 1, 2 Kinder höchstens, das ist. Oder überhaupt keine. Was wollen die machen? Subhanallah. Wallah, eine interessante Sache. Und was werden die machen? Ja? Ihre Marines werden ausgehen. Es wird Leute geben, die werden langsam recherchieren und lesen und sagen, wie lange soll das gehen? So viele Menschen getötet in Vietnam, so viele Menschen getötet da, so viele Menschen getötet dort. Für was? Ja? Für was? Das ist ein Kreuzzug. Die Leute können nicht davon profitieren. Was ist das für eine Arbeit? Ja? Du gehst arbeiten, verdienst das Geld und erwartest jeden Tag, dass dich jemand abknallt. Was ist das für eine blöde Arbeit? Ja? Und du wirst getötet und gehst nicht zurück nach USA. Was ist das für eine blöde Arbeit? Aber dein Präsident, oder besser gesagt, dein Präsident ist sowieso nichts, ist eine kleine Fliege, sondern die Hintermänner, die Faden ziehen, die im Hintergrund, die Zionisten, ja? Sie bekommen das, was sie wollen. Sie werden bekommen das, was sie wollen. Schaut euch die Statistiken in den letzten Jahren, wie der Waffenhandel, auf der Welt, wie der Waffenhandel gestiegen ist. 410 Milliarden Dollar 2011. Das ist auf eine interessante Art und Weise. Ja? USA steht an der ersten Stelle, ja. Waffenimporteure. Sie tun jeden beliefert, Saudi-Arabien an erster Stelle. Ja. Jordanien, diese ganzen arabischen Länder können uns, wir werden sie mit Waffen versorgen. Ja? Zweite Stelle ist Russland, soviel ich weiß. Dritte Stelle ist Deutschland. Deutschland, richtig, Deutschland. Ayo. Für was so viele Waffen? Was redet ihr von irgendwelchen Weltfrieden? Für wen stellt ihr diese Waffen her? Für wen? Ich stelle die Waffen für 2 Gruppen. Ja? Für die Tutsi und für die anderen. Wie heißen die in Uganda und Ruanda? Tutsi und Hutu. Tutsi und Hutu. Aywa. Für die und für die. Ich verkaufe beiden Waffen und kassiere die Kohle. Und die töten sich gegenseitig. Ja, dann werden die Waffen alt, ihr braucht neue Waffen. Ja? Und so weiter und so weiter. Immer so. Aywa. Wir zetteln einen Krieg an. Jemand muss die Leute mit Waffen versorgen. Aber im Taliban-Fall. Wer hat die Taliban mit Waffen versorgt? Ja. Keiner hat ihn. Warum? Weil da ist nicht ein Krieg gegen die Taliban in dem Sinne, dass wir durch sie profitieren. Diese ganzen Bomben, die wir auf Taliban werfen werden, das wird unser dummes Volk dafür sein Kopf hinhalten. Ja? Sie werden sich deppert arbeiten und das Ganze finanzieren. Und Saudi-Arabien ist auch da und Kuwait und diese ganzen Länder, die uns gehören. Ja? US-Republiken, von denen werden wir das Ganze finanzieren. Kein Problem. Aber die meisten Waffen sind ja noch aus dem Russland. Nein, es geht nicht darum, sondern es geht darum, dass die Taliban, bei denen läuft dieses Geschäft. Wir wollen kein Geschäft mit den Taliban machen. Wir wollen sie vernichten. Wir wollen dieses. Das ist das einzige Land. Das einzige Land. Die Leute können erzählen, was sie wollen. Ja? Ob es ihnen passt oder nicht. Dass es geschafft hat, wieder Scharia einzuführen nach dem Fall des islamischen Khilafat. Ja? Die islamische Khilafa, Kalifat. Ja? Das ist das erste Land, das es wirklich geschafft hat, wieder auf die Beine zu kommen. Ja? Es gab vielleicht in Saudi-Arabien zum Beispiel Mohammed ibn Abdul Wahhab, und als er gelebt hat, die Generationen, die danach gekommen sind, man hat klar und deutlich gesehen, sie haben nicht für Islam gekämpft. Malik, dieser Abdulaziz, der saudische Vater, hat nicht für Scharia gekämpft, er hat für Beduinen, Schafhirte, mein Land. Ich habe meine Freunde in Britannien, wenn die Türken irgendwas machen, ich hole sie sofort. Aber die Türken waren selber mir. Die wollen auch ein nationalistischer Staat, Türkei. Und der Saudi wollte einen nationalistischen Staat, Saudi-Arabien. Irak das gleiche. Jordanien gab es überhaupt nicht. Die haben es erfunden. Eine Mauer für Schutz Israels namens Jordanien. Ey, hast du mal da heute gekriegt? Ja, Alevitenstaat Syrien und so weiter und so weiter. Aber die haben es geschafft. Und was bedeutet das? Das bedeutet ein Land offen für jeden Muslim, er kann hierher kommen, unser Glück und unser Glück mit uns teilen. Halas. Alles, was Allah ihm erlaubt, im Koran und in der Sunna, ist hier erlaubt. Alles, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran und der Sunna verbietet, ist hier bei uns auch verboten. Tafaddal. Kannst kommen, bitteschön. Und die Leute sind gekommen, massenhaft. Aus allen Ländern sind Leute hingegangen. Ich kannte mal sogar einen hier, hat früher Teppiche verkauft, hat in Afghanistan gelebt. Irgendwohin, das ist jetzt unwichtig. Na? Und dieses Land, ein Scharia-Staat. Ja? Ein Scharia-Staat? Nein. Wir haben unsere Religion verloren. Wir können Christen nicht sein. Wir können nicht nach Christentum regieren. Ja? Ihr werdet es auch nicht mit Koran regieren. Die haben ihre Religion verloren. Wo spielt die Kirche irgendwo eine Rolle? Nirgends. Nur im Kampf gegen den Islam. Ja? Nur dann, bitteschön, macht Dua für unsere Soldaten. Ja? Und dann kommt er mit diesem Rauch links und macht Dua. Überall, alle Kriege, Wallahi, die gegen den Islam geführt waren. Ist das nicht so? Ja? In Russland zeigen sie, ich sag mal das so richtig offiziell und so, mashallah, voller Stolz, russische Soldaten, Offiziere stehen und dieser russische Papst kommt mit diesem so eine Kugel mit Rauch, mit Weihrauch und tut sie einweihen für den Heiligen Krieg gegen die bösen Tschetschenen. Jetzt haben die, und damals gegen die Afghanen das gleiche. Und alle Offiziere stellen sich und erhalten ein Bild oder ein Kreuz. Und alle Offiziere, einer nach der anderen, küssen den Kreuz und ziehen ihn in die Schlacht gegen die Muslime in Afghanistan. Das war der Krieg damals. Russen gegen Afghanistan. Echt? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. So haben sie das gemacht. Richtige. Allahu musta'an. Hasbuna Allahu wa ni'mal wakeel. La hawla wa la quwwata illa billah. Auf jeden Fall, meine lieben Brüder, barakallahu fikum, dass wir nicht, wir sind schon vom Thema abgewichen. Der Professor sagt zu den Sahaban, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, würdet ihr wenig lachen, ihr würdet viel weinen. ثم انصرف وابكى القوم. Der Professor, als er ihnen das gesagt hat, er ist weggegangen und die Sahaba sind weinen geblieben. Besorgt. Sie haben sich sofort erinnert an all das, was der Professor ihnen erzählt hat über das, was kommt. Egal, ob es in dieser Welt ist, oder im Grab, oder Yom al-Qiyamah. Alle Sachen, zum Beispiel, welche Katastrophen, die passieren werden. Ja? Wie der Professor immer sagt, sie werden sich um euch versammeln, wie sich Menschen um ein Esstisch versammeln. Ja? Die Kuffar werden sich um euch versammeln, wie Äckler, also Leute, die beim Esstisch sind. Jeder reißt sich seinen Anteil. Gierige. So, echt? Gierige. Gierige Leute, die essen zum Beispiel. So werden sie sich um euch versammeln. Und jeder wird seinen Anteil reißen. Ja? Dann wird das passieren und dann wird das. Und eine Frau, eine Anwesende, sagte zu Prophet Salam, ja, Rasulullah, ein Arab, wo werden die Araber an dem Tag sein? Ja? Der Prophet Salam sagt, Antum yawma idhin kathir. Ihr werdet an dem, also zu diesem Zeitpunkt werdet ihr viele sein. Walakin, guthake guthai sein. Ihr werdet wie sagt man das? Dieser Schaum am Meer sein. Wenn das also Meer, also diese Wellen gegen die Felsen schlägt, sammeln sich so sein Schaum. So ein Rest. Echt? So Rest, ja. Schau mal mehr, Barakallahu. Ja? Ihr werdet so sein. Aber, also so viele werden, aber ihr werdet genauso nichts wert. Nichts aber was. Jeder macht mit euch, was er will. Das ist einer von diesen vielen Katastrophen in dieser Welt. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Auf jeden Fall, die Sahaba sind meinen geblieben. Ja? Wa auhallahu azza wa jalla ilayhi, ya Muhammad, lima tuqannit ibadi, فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابشروا وسددوا وقارنوا also Allah subhanahu wa ta'ala nachdem der Prophet das gemacht hat, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm offenbart, ja Muhammad, wieso, wie sagt man das, niemand mit Ibadi, wieso hast du das, wieso machst du das mit meinen Dienern, also dass du ihnen, dass du sie traurig machst, der Prophet kam wieder zurück und sagte zu ihm, abshiru, freut euch, also inshallah ta'ala, es wird khair geben. Und es wird Heil geben. Deswegen gibt es immer zwei Sachen. Ja? Zwei Sachen, die ein Daya nicht vergessen darf. Dass du deinen Brüdern Jahannam und auch Jannah erwähnst. Ja? Dass du Allah subhanahu wa ta'ala Rahma und Allah subhanahu wa ta'ala Azab, Strafe erwähnst. Ja? Dass du den Menschen Halal und Haram erwähnst. Versteht ihr mich, Barakallahu fikum? Nur so läuft es. Wenn du in einer dieser Sachen übertreibst, bist du schon auf dem Weg in den Abgrund. Wenn du übertreibst, du redest über Jahannam, über Strafe, über... was wird aus den Menschen passieren? Ich Tekfiri. Tekfiri gibt es nicht. Tekfiri, dieser Ausdruck, wir wollen das nicht benutzen. Weil in der Scharia gibt es diesen Ausdruck nicht. Das Wort Tekfiri gibt es nicht. Nirgends in den Scharia-Büchern finden wir das Wort. Wir haben das Wort Khariji, von den Khawarij. Wir haben das Wort Mu'tazili. Wir haben das Wort Rafidi, Shi'i. Wir haben das Wort, keine Ahnung, Ismaili, Batini, Fatimiyya. Wir haben solche Wörter. Wenn wir über Leute reden, die gewalttätig sind und Sachen im islamischen Staat machen, dann gibt es auch verschiedene Ausdrücke. Es gibt zum Beispiel Qutau Turuk. Dann gibt es die Bugat, ja? Dann Khawarij haben wir erwähnt. Das sind Ausdrücke, die wir erwähnen sollen. Aber Tekfiri ist ein eigentliches Tekfiri, ein Ausdruck, den die Feinde Allahs, die Murjia und die extremen Jahmiyya, die Ulema des Taguts erfunden haben, um uns so zu nennen. Ja? Die nennen uns Tekfiris. Aber dann haben wir diesen Ausdruck von ihnen genommen und nennen damit Leute, die in Tekfir übertreiben. Ja? Der beste Ausdruck für diese Leute, die in Tekfir übertreiben, ist Al-Ghulat. Al-Ghulat, die übertreiben, die Übertreiber. Ja? Aber Tekfiri, wir wollen damit keinen gefallenen Tawagit machen, weil die haben den Ausdruck für uns erfunden. Wer ist der Führer von den Tekfiris? Sayyid Qutb. Ja? Wer? Abu'l-Ala al-Mawdudi. Wer ist der Tekfiri? Usama bin Laden. Abu Muhammad al-Maqdisi. Ja? Und so weiter und so weiter. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Deswegen sollten wir diesen Ausdruck lassen. Man sagt es. Aber wie gesagt, man sollte diese Ausdrücke. Du kannst sie auch Schwachköpfe nennen. Diesen Ausdruck gibt es auch. Schwachkopf. Ahlul Bida. Ahlul Bida. Ahlul Talala. Ahlul Zayr. Ahlul Hawa. Ahwa. So. Aber dieses Wort Tekfir, wie zum Beispiel die Jemaah, Jemaah al-Islamiyya, die islamische Jemaah hat sich so eine Jemaah, Gemeinschaft, Jemaah al-Islamiyya haben sie geheißen. Ja? Schaut her, das ägyptische Geheimdienst hat ihnen einen Namen Jemaatul Jihad gegeben, die Jemaah des Jihads. Und die Leute haben das untereinander verbreitet und sowas, haben es gar nicht gespürt, dass sie sich schon selbst Jemaatul Jihad nennen, obwohl das ägyptische Geheimdienst ihnen diesen Ausdruck untergejubelt hat. Sie haben das gar nicht, alle nennen sich. Wenn du fragst, einmal Zawahiri, keiner sagt, er war ein Mitglied von Jemaah al-Islamiyya. Alle sagen, er war bei Jemaah al-Jihad. Ja? Sheikh Omar Abdurrahman, der im Gefängnis ist, ich habe gehört, die haben ihn freigelassen. Wird inshallah. In den USA. Er war einer von den führenden Leuten in Jemaah al-Islamiyya. Keiner sagt das, keiner weiß das. Alle sagen, er war bei Jemaah al-Jihad in Ägypten. Ja? Sheikh Abdul Qadir, Abdul Aziz, ja? Er war einer der führenden Leute. Keiner sagt, er war bei Jemaah al-Islamiyya. Alle sagen, er war bei Jemaah al-Jihad. Und so weiter. Das Geheimdienst hat es geschafft. Ja? Dann kommen wir zum Beispiel, die Leute befolgen Koran und Sunna. Ja? Unter ihnen gibt es verschiedene. Es gibt die Ikhwan al-Muslimin. Dann gibt es die, keine Ahnung, so und so. Ja? Jemaah al-Islamiyya, wenn du sagst, das ist eine Jemaah al-Islamiyya, islamische Gemeinschaft. Jeder kann reinkommen. Aber wenn du sagst, Jemaah al-Jihad, da will ich nicht hin. Da habe ich Probleme mit der ganzen Welt. Ich gehe lieber zu Jemaah al-Islamiyya. Und so haben sie es wirklich mit einer simplen, einfachen Sache, haben sie es geschafft, einen Spalt zu machen. Ja? Heute zum Beispiel, wenn wir sagen, ich bin Muslimin, dann wissen wir sofort, um wen es sich handelt. Ja? Die größten Loser und Heuchler und Schleimer in unserer Zeit und Verräter. Aber wenn du Ikhwan al-Muslimin gesagt hast, zu der Zeit damals, als zum Beispiel Krieg in Afghanistan war, Habibi, hast du Gänsehaut bekommen. Ikhwan al-Muslimin, in der Zeit von Afghanistan-Krieg gegen die Russen, Ikhwan al-Muslimin in der Zeit war wie Al-Qaida in unserer Zeit. Du sagst, Ikhwan al-Muslimin, ich bin bei den Ikhwan al-Muslimin, Abdullah Hassan ist bei Ikhwan al-Muslimin. Ja? Diese ganzen Mujahideen aus Ägypten, die nach Afghanistan gegangen sind, waren Ikhwan al-Muslimin. Gefährlich! Hamas, Ikhwan al-Muslimin, diese ganzen Dschihad-Gruppierungen in Palästina, Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin waren Dschihadis. Oh, aber mit der Zeit sind sie was geworden? Demokraten haben sich von Islam losgesagt. Hasbunallahu wa ni'mal. Das ist eine traurige Sache. Ja? Deswegen, wir dürfen uns keine Jemaah zuschreiben. Deswegen, ich gehöre zu dieser Jemaah oder ich gehöre zu dieser Jemaah oder unsere, wie sagt man das? Unser Konzept oder unsere Eigenschaften oder unsere. Das ist verboten. Wir haben keine Jemaah und wir brauchen keine Jemaah. Ja? Wir haben eine Umma. Ja? Umma der Muslime. Ahl Sunnah wal Jama'ah, Ahl Tawhid, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wir brauchen diese ganzen Namen nicht. Ja? Ich bin ein Salafi. Und dann noch dazu, ich bin nicht irgendein Salafi, sondern ich bin ein Salafi. So und so. Oder ich bin ein, keine Ahnung, dies oder das. Nein, brauchen wir nicht. Wir sind Muslime. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Das heißt, die beste Umma, die es jemals unter den Menschen gab. Welche Eigenschaften hat denn diese Gemeinschaft, ja, dass Allah sie beste Gemeinschaft nennt? Welche sind das? تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Ihr befiehlt das Gute und verwehrt das Böse und glaubt an Allah. So bist du, nur durch diese drei Sachen, bist du was? Bist du in dieser Umma sofort? Alhamdulillah, ich bin Umma, Umma al-Islamiyya. Ich bin bei der islamischen Umma, die Umma von Muhammad a.s.w. Ja? Und nicht nur das. Wallahi, ich habe jetzt eine super schöne Nachricht für euch. Ja? Dieser Umma wird sich am Ende der Zeit ein Prophet dazu schließen, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Und er wird Schwertfüße wie Lila tragen. Ja? Und er wird als ein Soldat in der Armee des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kämpft mit Allah, huwa Isa alaihi salam. Isa, der Sohn von Maria, wird kommen und sich der muslimischen Armee anschließen und er wird den Dajjal töten und er wird hinten mit den Muslimen beten. Und das ist eine schöne Nachricht, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Und Wallahi, ich sag's euch, die Leute, die ihn sehen werden, die Leute, die ihn sehen werden, sie sollen den Salam vom Propheten überbringen. Weil der Prophet sagt, wer ihn sieht, soll ihn von mir Salam geben. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.